Übungstest 2. Hörverstehen 2. Sie hören jetzt ein Radiointerview. Die Journalistin Christina Stolzenberg interviewt den Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt zum Thema Lügen. Zu diesem Text sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch 2-mal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 20 auf dem Aufgabenblatt. Hören Sie jetzt den Text einmal ganz. Dann hören Sie den Text noch einmal in Abschnitten. Lügen ist eine Sünde. Trotzdem tut es jeder, jeden Tag. Warum wir lügen und die Lügen anderer häufig auch akzeptieren, dazu hören Sie jetzt ein Interview mit dem Sozialpsychologen Marc-André Reinhardt von der Universität Mannheim. Herr Reinhardt, ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Guten Tag. Eine Studie des Allensbach-Instituts hat jüngst festgestellt, dass jüngere Menschen heute eher akzeptieren, angelogen zu werden als ältere. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Wertewandel in unserer Zeit zusammenhängt. In der Religion zum Beispiel spielt das Lügen als Sünde eine wichtige Rolle. Und weil es heute schwächere religiöse Bindungen in der Gesellschaft gibt, wird vielleicht auch das Lügen stärker akzeptiert. Ich vermute, dass wir uns von den klassischen Normen nicht stehlen, nicht betrügen, pünktlich sein und so weiter wegbewegen. Auch vom Nicht-Lügen. Eben. Du sollst nicht lügen, ist uns als biblisches Gebot eingepaukt worden. Trotzdem tun wir es alle, mehrere Male pro Tag. Wie kommt es zu diesem Widerspruch? Der US-Psychologe Charles Bond von der Texas Christian University hat dazu eine Theorie entwickelt. Diese geht von einem doppelten Standard aus. Aus der Sicht des Belogenen gilt ganz klar das biblische Gebot. Über dieses religiöse Gebot hinaus gilt es in unserer Gesellschaft als sehr problematisch, angelogen zu werden, weil dadurch Schaden entsteht und weil dies ein klarer Vertrauensbruch ist. Anders ist das aus der Sicht des Lügners. Jeder von uns hat im Alltag gute Gründe zu lügen. Es handelt sich dabei oft um Rationalisierungen im Nachhinein. Man findet Gründe wie, ich habe den anderen belogen, um ihn zu schützen. Oder es war gar keine Lüge, sondern nur eine Notlüge. Der Begriff Notlüge ist doch aber sehr diffus. Der Begriff Notlüge dient möglicherweise dazu, das Gewicht der Lüge etwas abzufedern. Man will das Negative herausnehmen und damit sagen, so schlimm war es doch gar nicht. In Studien von Bella DePaolo von der University of California und anderen sollten zum Beispiel die Teilnehmer Tagebuch führen über ihre Gespräche und ihre Lügen und die Art der jeweiligen Lügen. Es stellte sich heraus, dass die Leute häufig sagten, das war eine Lüge, um den anderen zu schützen oder nicht zu verletzen. Lügen erfüllt sozusagen eine soziale Funktion? Einerseits trifft das zu. Andererseits will ein Lügner aber auch häufig einen Vorteil für sich erlangen. So lügt zum Beispiel jemand seinen Partner an, um die eigene Beziehung nicht zu gefährden. Oder er will ein bestimmtes Produkt verkaufen. Also stellt er es im besten Licht dar. Dennoch muss man festhalten, dass das Lügen für das soziale Zusammenleben wichtig ist, weil wir den Selbstwert des anderen nicht schädigen wollen. Wenn alle immer nur die Wahrheit sagen würden, dann wäre unsere Welt sehr brutal. Aber wir fordern doch von allen, dass sie die Wahrheit sagen. Ja, aber uns selber wollen wir als eine positive Person sehen, die auch von anderen als positiv wahrgenommen wird. Stellen Sie sich eine Partnerschaft vor, in der Sie in jedem Moment ehrlich Ihre Gefühle äußern. Sie könnten beispielsweise denken, heute finde ich meine Freundin nicht so hübsch. Aber das können Sie nicht sagen, ohne dass dadurch die Beziehung belastet wird. Insofern kann es wichtig sein, in den eigenen Aussagen bestimmte Details wegzulassen oder zu verfälschen. Hier dient die Lüge dem Schutz einer Beziehung oder dem Selbstvertrauen einer nahestehenden Person.